Der zwiefache Mann. Hörspiel von Günter Kunert. Ruhe, Ruhe! Das Hohe Gericht tritt ein. Aufstehen! Alle aufstehen! Ihr könnt euch wieder setzen. Setzt euch. Schreiber? Ja, euer Ehren? Beginne mit dem Verlesen der Klage. Heute, am 3. April, im Jahre des Herrn 1560, erscheint vor dem Gericht der Stadt Toulouse der Pächter Pierre Gerr und erhebt folgende Klage. Herr, euer Ehren, der Zorn öffnet mir den Mund und die Wut bewegt meine Zunge. Ich klage diesen Mann dort an, der behauptet, mein Neffe Martin Gerr zu sein. Ein Betrüger, ein Schwindler, ein Lump und Lingmaul. Habt ihr euch erleichtert, mein Herr? Dann sagt klipp und klar, was eure Sache ist. Vor langer Zeit ist mein Neffe nach einem Streit mit seinem Vater fortgelaufen, in die Fremde, irgendwohin, und ließ seine junge Frau allein zurück. Wir haben ihn später für tot gehalten. Doch nach 8 Jahren erscheint auf einmal dieser Mann da und tut so, als sei er der Totgeglaubte, der Schurke. Und ihr habt ihm gleich misstraut? Nun, nicht sofort. Ich war, das muss ich zugeben, anfangs froh, dass meine Nichte ihren Mann wiederhaben sollte. Ihr hattet also keine Zweifel, dass der Heimkehrer der Richtige wäre? Anfangs nicht, euer Ehren. Obschon ein Unbehagen. Über Unbehaglichkeiten zu befinden, ist nicht Angelegenheit des Gerichts. Wie lange liegt das Auftauchen dieses Mannes zurück? 3 Jahre, euer Ehren. Etwa 3 Jahre. 3 Jahre? Ja, zum Teufel, und da erhebt ihr jetzt erst Klage? Habt ihr ganze 3 Jahre euer Unbehagen gepflegt oder geschlafen oder was? Erlaubt mir eine kleine Bemerkung, euer Ehren. Eine winzige Klarstellung. Aber nur kurz, Martin Gerr. Er ist nicht Martin Gerr. Wohl bin ich es. Ruhe! Solange kein Gegenbeweis vorliegt, ist er derjenige, der zu sein er behauptet. Ich bin hier der Jurist, verdammt nochmal! Also haltet endlich den vorlauten Mund! Nach jenem Streit mit meinem Vater ging ich zu den Soldaten, euer Ehren. Ich war in vielen Kämpfen. Zum Schluss in Spanien, als ich erfuhr, mein Vater sei gestorben. Ich sehnte mich heim. Und ich machte mich auf den Weg. Und wurde auch gleich, als ich nach langer Reise in mein Dorf kam, von allen wiedererkannt. Obwohl ich als Jüngling von 17 Jahren fortging und als reifer Mann nach 8 Jahren wiederkehrte. Hier, meine liebe Frau Bertrand, weinte Freudentränen. Hier, meine 4 Schwestern, umarmten den heimgekehrten Bruder und mein Oheim Pierre schloss mich schluchzend in seine Arme. Und will mich jetzt verleugnen, wie Judas den Herrn, nach 3 Jahren. Herr, jetzt auf einmal. Besser spät als nie. Mag sein, er hat an euch, an eurem Leibe, erst jetzt ein Zeichen entdeckt. Ein Mal, das vorher nicht da gewesen ist. Ich war sein lieber Neffe, euer Ehren, bis ich ihn bat, die Zinsen zu bezahlen für das von meinem Vater gepachtete Land. Und als ich selber von dem Land etwas verkaufen wollte, weil die Ernte schlecht war und meine Familie nicht hungern soll, da plötzlich sollte ich nicht mehr sein Neffe sein. Habt ihr das alles genau notiert, Schreiber? Jedes Wort, euer Ehren. Und eines Tages überfiel er mich gar, warf mich zu Boden, um mich mit einer Eisenstange zu erschlagen. Ja, hätte meine herzensgute Bertrand sich nicht schützend über mich geworfen und so den Mord verhindert, ich stünde nicht mehr hier, sondern läge längst auf dem Friedhof. Bertrand Gerr, stimmt das, was dein Mann sagt? Mein Onkel ist furchtbar jähzornig. Er wollte vielleicht gar nicht gewalttätig werden. Und doch hast du dich der Klage gegen deinen Mann angeschlossen, Bertrande. Du hast 3 Jahre mit ihm Tisch und Bett geteilt, wofür Zeugnis ist, dass ihr 2 Kinder in die Welt gesetzt habt. Ein Mann kann viele täuschen. Gar seine eigenen Freunde, aber seine eigene Frau wohl kaum. Im Bett hört alle Verstellung auf und alles Maskieren ist zwecklos. Im Bett erkennt der eine den anderen mit Sicherheit wieder, will ich meinen. Ist es nicht so, Bertrande? Jawohl, euer Ehren. So ist es. Und? Hast du ihn nicht als Mann anerkannt und 3 Jahre lang Tag und Nacht um dich gehabt? Jawohl, euer Ehren. Jawohl, euer Ehren. Jawohl, euer Ehren. Ich will von dir hören, ist er dein Mann oder nicht? Jawohl, euer Ehren. Ach, zum Teufel mit euch allen. Zum Nüsseknacken ist hier nicht der richtige Ort. Das Gericht legt eine Pause ein. In einer halben Stunde setzen wir die Befragung fort. Aufstehen! Alle aufstehen! Das tut gut, eine kleine Stärkung. Oh, gieß dir auch ein Glas ein, Joseph. Danke, euer Ehren. Wie siehst du den Fall, Joseph? Mir scheint er ziemlich klar. Zum Wohl. Auf meine Menschenkenntnis kann ich mich verlassen. Bei meiner langen Gerichtspraxis habe ich noch nie geirrt, Joseph, noch nie. Dieser Onkel scheint mir ein übles Subjekt zu sein. Mhm. Ganz gewiss ist er das, euer Ehren. Um nicht den Pachtzins an den heimgekehrten Erben zahlen zu müssen, schwärzt er ihn einfach an. Wenn er ihn auf diese Weise los wird, spart er sich die Nachzahlung für 3 Jahre. Einfallsreich immerhin, was, Joseph? Gewiss, euer Ehren. Aber warum hat er 3 Jahre gewartet? Hätte er ihn schon am ersten Tage verleugnet, brauchte er sich jetzt wegen der 3 nachzuzahlenden Jahre keine Sorgen zu machen. Auch daran ist was Wahres. Und Bertrand, euer Ehren, empfängt ihren verloren geglaubten Mann, lässt sich 2 Kinder von ihm machen, lebt offenkundig zufrieden mit ihm dahin und schließt sich jetzt der Klage gegen ihn an. Hat dieser Onkel unter Druck gesetzt. Du hast doch bemerkt, wie eingeschüchtert die arme Frau gewesen ist. Ein brutaler Kerl, zu allem fähig. Dieser Mensch spielt um des schnöden Geldes willen ein teuflisches Spiel mit dem Glück der ihm nahestehenden Menschen. Nein, nein, mein Lieber. Martin Guerre ist Martin Guerre, schau ihn dir doch an. Welch ein offenes, ehrliches Gesicht. Die Körperhaltung frei und locker, jemand, der mit seiner Umwelt in Frieden und Eintracht lebt und... Außerdem, er hat 3 Jahre mit der Pachtzinsforderung gewartet und erst jetzt, wo es ihm selber schlecht geht, verlangt er nur, was rechtens ist. Ohne diese Zinsforderung, mein Lieber, würde der Onkel ihn nach wie vor als Neffen behandeln, was er ja im Übrigen auch ist. Gewiss, euer Ehren, das klingt überzeugend. Doch gebe ich trotzdem noch eine Kleinigkeit zu bedenken. Was nämlich die Frau betrifft, so ist denkbar, dass sie sich anfangs selber geirrt hat. Oder hat irren wollen. Unsinn, Joseph. Und unmöglich. Eine Frau erkennt ihren Mann unter Zehntausenden heraus. Sie war erst 15 Jahre alt, euer Ehren, und er 17. Als er wieder auftaucht, ist er 8 Jahre älter. Kein Jüngling mehr, sondern ein reifer Mann. Ein bärtiger Geselle, geprägt vom rohen Kriegshandwerk. Da kann man sich leicht täuschen, wenn so einer... ein paar Passworte kennt und ein paar Fakten nennen kann, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Hör auf, Joseph! Du willst mir meinen Beruf schwerer machen, als er ohnehin schon ist. Es macht dir Spaß, mich in Verlegenheit zu bringen, das weiß ich. Nein. Ich werde mir einen anderen Schreiber zulegen müssen, wenn das so weitergeht. Und außerdem, euer Ehren, versetzt euch in die Lage der jungen Frau. Ihr seid jung und lebenslustig und die Jahre verstreichen in Einsamkeit und Tristesse. Ohne Gemeinsamkeiten, wie sie jeder braucht, ohne gutes Wort, ohne Berührung, ja, ohne Kuss, mit Verlaub gesagt. Und auf einmal steht der Mann vor der Tür. Ein Mann. Schmuck und kräftig, freundlich und gutmütig. Wolltet ihr da nicht auch, dass dieser Mann euer Mann sei? Ein bisschen Lebensglück, ein bisschen eheliches Miteinander. Normales Dasein, wie bei den anderen im Dorfe auch. Du hältst sie für eine Betrügerin? Oh, sie kann sich selber geirrt haben. Nicht nur verändert sich in 8 Jahren ein Mensch durch Erwachsenwerden, auch die Erinnerung an ihn verändert sich. Ihr wisst doch gut, Richter, wo ihr als Kind gewesen seid und später hinkamt, wie anders alles aussah. So geht es jedem von uns. Und sie war doch erst 15. Er ist Martin Guerre. Basta. Draußen sind noch Zeugen. Von beiden Parteien aufgeboten. Anhören müsst ihr sie immerhin. Na, die Form wird gewahrt, auch wenn mein Urteil feststeht. Kein Zweifel. Das hohe Gericht erscheint. Auf den! Alle auf den! Ihr könnt euch setzen, Leute. Wir fahren mit der Befragung fort. Wer ist der Nächste? Hier ist der Schuster Antoine Leblanc. Er sagt, er habe Wichtiges auszusagen. Mein Herr Richter, euer Ehren. Ich habe von Anfang an nicht an die Echtheit dieses Martin Guerre geglaubt. Denn ich habe Beweise, euer Ehren. Unwiderlegliche Beweise. Lasst hören. Der richtige Martin Guerre hat seine Schuhe stets von mir erhalten und seine Fußgröße war Nummer 12. Hier, dieser hölzerne Fuß. Bitte schaut her. Hier steht Nummer 12, Martin Guerre. Nun, und? Was weiter? Dieser Mann dort, aber er hat Nummer 9. Hochfährliches Gericht. Es ist mir als Schuhmacher kein Fall bekannt, wo einem Menschen die Füße um 3 Nummern eingeschrumpft sind. Sowas wäre ein Wunder. In der Tat, das wäre bemerkenswert. Martin Guerre, oder wer ihr auch seid, wollt ihr euch zu diesem Vorwurf äußern? Euer Ehren, wenn es gestattet ist. Willst du statt seiner reden? Ich kann den Umstand leicht erklären, euer Ehren. Als nämlich mein Mann jünger gewesen ist, damals, bevor er weglief und in den Krieg zog, da war er wie ein Storch so dünn und bloß Knochen mit etwas Haut, ein Jüngelchen. Und hat auch wie ein aus dem Nest gefallenes Junges gefroren und gefröstelt, trug auch stets 2 Hosen übereinander und mehrere Paar Strümpfe, weil er am Eisfuß litt. So manche Nacht im Ehebett habe ich versucht, ihm die Füße durchzuwärmen. Deshalb, euer Ehren, trug er immer viel zu große Schuhe. Wegen der Strümpfe und wegen seines Frierens. Wie sie auf einmal reden kann. Das geht ja wie geschmiert. Euer Ehren, meine Frau sagt die reine Wahrheit. Und weil ich schon lange nicht mehr fröstele, trage ich jetzt Schuhe in der richtigen Bemessung. Und ihr, Meister Leblanc? Haltet ihr diesen Kasus für möglich und unbestreitbar? Naja, kann sein, kann auch nicht sein. Ich erinnere mich schließlich nicht an jeden stinkenden Fuß, der in meiner Werkstatt trampelt. Dann setzt euch, Meister. Der nächste Zeuge. Marcel Artier. Ein Einwohner des Dorfes Artigat. Hier, Aha. Hier bin ich. Was habt ihr uns zu sagen, Artier? Ich kenne den Martin von klein auf. Wir haben zusammen im Dorf Gänse gehütet und allerlei Schabernack angestellt. Darum weiß ich, dass er es wirklich selber ist. Und als er wiederkam, hat er mir Dinge von uns beiden erzählt, was wir so angestellt haben. Äpfel gestohlen und schlimme... Ihr braucht nicht zu verstummen, Artier. Eure Kindheitssünden sind verjährt. Also, das konnte kein anderer wissen, kein Dritter. Weil es nur zwischen uns beiden vorgegangen war. Ja, und wenn er echt es dem Falschen erzählt hat, eh? Ruhe, mein Herr, Ruhe. Ich meine, die Soldaten reden doch immer von daheim. Und von denn sonst? Und das erfährt der eine vom anderen alles. Auch Heimlichkeit. Ruhe! Seid ihr jetzt der Richtermann? Wollt ihr den Prozess führen an meiner Stelle? Kommt, kommt, kommt, nehmt hier oben Platz. Fiat justitia et pereat mundus. Was starrt ihr mich so blöde an? Ihr werdet doch euer Latein nicht verlernt haben. Verzeiht, verzeiht, euer Ehren. Es ist mit mir durchgegangen. So viele Lügen und ihr lauscht darauf, als hörtet ihr liebliche Musik. Im Augenblick höre ich nur eine alte Krähe krächzen. Er hat jeden von uns beim Namen gekannt und gegrüßt, noch ehe er zu seiner Frau ins Haus ging. Er schritt durchs Dorf und wusste von jedem, wer er ist. Wie hätte er denn über uns so gut Bescheid wissen können? Zum Beispiel, ob die Marie-Claire tatsächlich Marie-Claire ist und nicht Nadine Giraud. Der Echte kann ihm doch erzählt haben, wie Marie-Claire aussieht. Dick und fett wie ein Walross, war gar nicht zu verkennen. Und Nadine, Mann, die schielt. Wo ist da der Beweis? Und seine Schwestern? Hier sitzen seine vier Schwestern und hatten keinen Zweifel. Und du selber, Pierre Gerr, du warst doch überzeugt. Die Freude hatte mich blind gemacht. 3 Jahre blind? Vor Freude? Schluss, Schluss jetzt. Ich bitte mir Ruhe aus. Ich führe die Verhandlung. Martin Gerr, was sagt ihr nun zu dieser Aussage? Euer Ehren, ich war und bin Martin Gerr. Erlaubt mir doch eine Frage. Wozu hätte ich diese Menschen denn eigentlich betrügen wollen? Zu welchem Zweck? Mit welcher Absicht? Habe ich denn Vorteile davon gehabt? Nein. Und nochmals nein. Wie alle im Dorf habe ich mein Feld bestellt und dem Schweiße meines Angesichtes mein Brot gegessen. Ich habe meine Familie durch meine Arbeit ernährt. Wo liegt da der Gewinn für einen Betrüger, euer Ehren? Zum Teufel, das stimmt. Verflucht und zugenäht. Ich schließe die Verhandlung für eine Viertelstunde. Bleibt sitzen, bleibt sitzen. Komm, Joseph. Habe ich es dir nicht vorausgesagt? Aber du musstest mich von meiner Überzeugung abzubringen versuchen, sodass ich mich noch einmal auf das Übelspiel gegen diesen ehrbaren Mann eingelassen habe. Ihr solltet weniger trinken, Herr, um den Prozess zu einem guten Ende zu bringen. Du bist als Schreiber angestellt, nicht um mir Vorschriften zu machen. Martin Gerr wird los und ledig gesprochen von jedem Verdacht. Und für die Kosten des Verfahrens hat ein anderer aufzukommen. Du weißt schon, wer. Ich kann es mir denken. Ja, denken kannst du, Joseph. Immer um die Ecke herum. Immer den krummen Hirnwindungen nach. Du hättest Studiosus bleiben sollen, Freund. In Rhetorik und Scholastik wärst du eine große Nummer geworden. Auch mein Vater starb. Doch hat er mir nichts hinterlassen. So verdiene ich mein Brot als euer Ehren untertänigster Diener. Doch, was ist mit der Schuhgröße? Was für eine... Ach, du meinst Leblanc mit seinen Leisten. Das ist ein übler Trick des jezornigen Onkels. Wahrscheinlich bestochen, eine abgekartete Sache. Es musste ein Beweis her, und da ist er auf den Schuster verfallen. Die Geschichte über die kalten Füße und die dicken Strümpfe klingt nicht viel besser, euer Ehren. Seit wann zieht man Strümpfe an, wenn der Schuster Maß nimmt? Bertrand lügt. Natürlich lügt sie. Was sollte sie denn anderes tun? Im Augenblick, da ihr die Intrige des Onkels zu Bewusstsein kam, musste sie ihren Ehemann heraushauen, koste es, was es wolle. Ihr ist eben nichts Gescheiteres eingefallen, eine einfache, herzensgute Frau. Weitaus schwerer wiegt für mich Martins letzte Erklärung. Wozu sollte er denn um des Heilands willen wen wohl betrügen? Wo steckt sein Vorteil bei dem Geschäft? Nenne mir nur einen einzigen und ich führe den Prozess bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn's sein muss. Herr, sein Gewinn ist von ganz besonderer Art und lässt sich nicht in die Tasche stecken. Was siehst du denn, was ich nicht sehe? Bin ich blind? Oder taub, dass ich nicht verstehe, wovon du redest? Sein Gewinn ist ein freundliches, hübsches Weib. Kinder, ein Heim, ein Stück Land, Familie, ein geregeltes Leben. Hinzu kommt Freundschaft, Ansehen, Achtung. Keineswegs verächtliche Dinge, selbst wenn sie keinen Münzwert haben. Hör mal, Joseph. Nein, Euer Ehren. Schaut genau hin. Da ist ein armer Soldat, der von seinem Handwerk Mord und Totschlag genug hat. Er weiß, wie Sterben ist, nämlich wie ein Hund im Graben allein zu krepieren. Soll das der Höhepunkt des Lebens sein? Eine Kugel in den Bauch? Einen Spieß in die Rippen und ab ins Erdreich? Na, ich danke dafür schön. Und nun trifft unser armer Soldat einen Kameraden, der Heimweh hat und ihm von zu Hause erzählt. Von seinem Weibchen, den schönen Stunden im Bett, von Artigat, dem lieblichen Dorf. Und so entsteht in unserem Soldaten eine starke Sehnsucht nach solcher Geborgenheit und Friedlichkeit. Hm. Und er betrügt seinen Kameraden. Weil dieser Narr es nicht anders verdient hat. Wer den Krieg davonläuft, um seinesgleichen umzubringen, wo er daheim still hinterm Ofen sitzen könnte, gehört betrogen. Denn er ist mehr als ein Narr. Er ist der eigentliche Schuft. Und eines Tages... Weiter, und eines Tages... Und eines Tages, da der Narr aus Artigat im Kampfe fällt, da sagt sich unser armer Soldat, hoppla, das ist ja ein Wink des gütigen Schicksals, ich betrüge meinen Kameraden gar nicht, der ist ja tot, und tue eine gute Tat, indem ich ihn ersetze, bei der Frau, bei der Arbeit, bei der Familie und Nachbarschaft. Ich ersetze mittels meiner Person den Verlust. Sagt selber Richter, ist das nicht eine rühmenswerte Tat? Verdiente dieser Mann nicht Lob, da er das Vernünftigste getan hat? Zugegeben, etwas ungewöhnlich, aber doch vereinbar mit der christlichen Moral. Nun, das sind wohl zu große Worte. Im Gegenteil. Wie unser Herr hat er einen Toten zum Leben erweckt und ihn seinen Angehörigen zurückgegeben. Hör auf, das ist Lästerung. Unseren Heiland mit dem hergelaufenen Falott vergleichen. Pass du nur auf, dass dir die Zunge im Munde bleibt und du nicht eines Tages auf dem Schindanger landest. Da landen wir doch alle einmal, Herr Richter. Ich nicht, mein Lieber, ich nicht. Ich halte mich an Recht und Gesetz. Ich lästere nicht das Heiligste und treibe keine Häresie. Ich fürchte, mein Lieber, du bist insgeheim ein Ketzer. Hüte dich. Aber jetzt hilf mir aus der Zwickmühle. Wenn er nicht er ist, und ich lasse ihn laufen, mache ich mich der Begünstigung eines Verbrechens schuldig. Das Gesetz kennt nur Fakten und Tatsachen und nicht gute Absichten, zufällige Verwechslungen, moralisch ehrenwerte Vortäuschungen. Verurteile ich ihn aber als Betrüger, und er ist gar keiner, weil deine Geschichte frei erfunden ist, dann stürze ich einen Unschuldigen ins Unglück. Jesus Christus, befreie mich von meinen Zweifeln und von diesem Schreiber, diesem Advocatus Diaboli und seinem teuflischen Maul, aus dem er Knüppel zieht, um sie der Justiz zwischen die Beine zu werfen. Und wenn ihr noch so tief in dieses Glas blickt, Euer Ehren, auf seinem Boden findet ihr nicht eingraviert, was getan sein will. Heilige Mutter Gottes, heilige Nothilfe. Joseph, reich mir die Bibel. Wollt ihr beten, Herr? Unsinn, ich will ein Gottesurteil herbeiführen. Ich schließe die Augen, schlage die Seiten auf und tippe mit dem Finger auf eine Stelle. Da. Was steht da? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Herr im Himmel, ich danke dir. Nun herrscht Klarheit. Martin Guerre wird im Namen des Königs von Frankreich als Martin Guerre bestätigt. Basta. Los, gehen wir und bringen wir es hinter uns. Joseph, Joseph. Ich habe so heiter in meinem Weinberg gesessen. Und nun fängt das ganze Elend wieder von vorn an. Mir wird übel, wenn ich an den Onkel denke. Zum Teufel mit all diesen Gers. Wieso muss ich den Fall wieder auf den Tisch kriegen? Kannst du mir das vielleicht sagen? Weil ihr am besten Bescheid wisst in dieser Angelegenheit. Schmeichler, hast du wenigstens inzwischen Erkundigungen eingezogen, hast dich umgehorcht und ersparst mir diesmal die Zweifel, mein lieber Freund, ja? Hier, bitte, euer Ehren, durch diese Tür. Man wartet schon im Gerichtssaal auf euer Erscheinen. Das Hohe Gericht! Alle aufstehen! Ja, schon gut. Setzt euch. Also, im Prozess um die Identität des Mannes Martin Guerre hat sich ein neuer Sachverhalt ergeben. Item, dass ein zweiter Martin Guerre in Artigas aufgetaucht ist und seine ehelichen und sonstigen Rechte beansprucht. Wo ist der Neue? Hier, euer Ehren. Tritt vor. Jawohl, euer Ehren. Du hinkst ja. Bist du verletzt? Ein Holzbein, euer Ehren. In einer Schlacht im fernen Spanien wurde der rechte Unterschenkel von einer Kugel zerschmettert. Wundbrand kam hinzu, sodass der Feldscheer, der Chirurgus, mit einer Säge... Ja, ist ja schon gut. Dein Bein ist nicht Verhandlungsgegenstand. Wohl aber der Fuß, der andere, der noch vorhanden ist, euer Ehren. Nummer 12 und ohne Strümpfe. So, so. Und was noch? Dieser Mann hier, der sich meinen guten, unbefleckten Namen angeeignet hat, heißt in Wirklichkeit Arnaud Dutil und war Soldat wie ich. Eines Tages war er verschwunden, spurlos, obwohl der Krieg nicht zu Ende war. Ich blieb beim Regiment, bis in einer Schlacht im fernen Spanien der rechte Unterschenkel von einer Kugel zerschmettert wurde. Wundbrand kam hinzu, sodass der Feldscheer, der Chirurgus, mit einer Säge... Ja, ja, schon gut, schon gut. Da war die Soldatenzeit für mich vorbei, euer Ehren. Da hieß es, ab in die Heimat. 11 Jahre hast du deine Familie vernachlässigt, hast sie in Verzweiflung zurückgelassen. Du hast deiner angetrauten Ehefrau den Ernährer entzogen. Gewissenlos nenne ich das und verantwortungslos. Bin ich hier angeklagt oder der andere? Hab ich nicht mein Bein für das Vaterland geopfert? Er da ist der Verbrecher. Und sie? Wer? Sie? Bertrand, die geile Hündin. Ich klage sie an als Ehebrecherin und fordere ihre Verurteilung zur Höchststrafe. Sie soll aufgehängt werden, bis ihr der Atem wegbleibt. Oho, oho, oho. Du gehst ja scharf ins Zeug. Bravo, Martin, bravo! Ruhe! Bleibt still da hinten! Sonst wird euch der Gerichtsprofost das Maul stopfen. Und nun einer nach dem anderen. Ihr alle habt den Einbeinigen wiedererkannt, wie den Zweibeinigen vorher? Auch seine Schwestern? Alle vier? Weil wir glauben wollten. Und das haben wir uns geirrt. Und nun ihr, Marcel Artier. Ich kenne den Martin von klein auf. Wir haben zusammen im Dorf Gänse gehütet und allerlei Schabernack angestellt. Darum weiß ich, dass er es wirklich selber ist. Und als er jetzt wiederkam, hat er mir Dinge von uns beiden erzählt, was wir so angestellt haben. Äpfel gestohlen und schlimm... Ja, ihr braucht nicht zu verstummen, Artier. Eure Kindheitssünden sind ver... Hol mich, der Gott sei bei uns. Das habe ich doch schon mal gehört. Aus eurem wie aus meinem eigenen Munde. Es ist die Wahrheit, euer Ehren. Es war schon mal die Wahrheit, Artier. Habt ihr nun damals falsch Zeugnis abgelegt oder tut ihr es jetzt? Weder noch, euer Ehren. Ich war immer im guten Glauben und bin es auch jetzt. Der Einbeinige ist Martin Guerre. Und wenn morgen einer kommt, dem die Arme fehlen oder gar der Kopf, dann erkennt ihn euer guter Glaube auch wieder, ja? Verlasst den Gerichtssaal, euer Zeugnis taugt nichts. Martin Guerre. Ja, euer Ehren. Ich meine den früheren. Also den vor... Na, verflixt den. Den mit beiden Beinen. Ja, euer Ehren. Du heißt Arnaud Dutil und bist aus Bayonne? Ich bin Martin Guerre. Und jener Veteran, den mein tiefstes Mitgefühl gilt, unternimmt den begreiflichen Versuch, sich in ein gemachtes Nest zu setzen. Weil ihm als Krüppel nur das Betteln bleibt. Unverschämte Frechheit, Satansbraten! Ehebrecher! Du bist mit der Hure, die meinen guten, unbefleckten Namen trägt, ins Heu gekrochen, um sie zu schänden. Und gemeinsam habt ihr Bastarde gezeugt. Ruhe! Wenn ihr nicht Ruhe geben könnt, lasse ich euch einsperren, Bande! Bertrand, was sagst du dazu? Welcher von den beiden ist dein wahrer Ehemann? Ich bin so durcheinander, euer Ehren. So, dass ich schon gar nichts mehr weiß. Meine Augen wandern hin und her und ich muss weinen. Aber ich habe die Ehe nicht gebrochen, weil doch nachts alle Kater grau sind. Und eine züchtige Gattin und Mutter, die schaut einem Mann nicht aus Geschlecht und prüft es mit der Hand. Natürlich nicht. Außerdem war es ja sicherlich immer dunkel. Denn nur die Tiere treiben es bei Licht, sobald sie die Natur ankommt. Wir Menschen aber wissen, dass wir Gott schuldig sind und verstecken die Sünde vor seinem Antlitz in der Finsternis und unter der Decke. Soll ich das Wort wörtlich niederschreiben, euer Ehren? Untersteh dich. Des Weiteren verlangt das Gericht zu wissen, wieso du, ja du, Einbein, nach dem Tode deines Vaters noch 3 Jahre mit der Heimkehr gewartet hast, während jener Mann sofort nach dem Tode seines Vaters heimeilte. Seines Vaters? Meines Vaters? Ja, eures Vaters, solange noch keine Entscheidung gefällt ist. Jedenfalls, hätte dich die Kugel nicht getroffen, würdest du immer noch durch Spanien marschieren und dich einen Dreck um deine Lieben scheren. Oder wie? Ich habe aber erst jetzt vom Tode meines Vaters erfahren, euer Ehren. Mir scheint, du wärest immer noch jenseits der Pyrenäen, wenn der Vater noch leben würde oder wenn du von seinem Ableben keine Ahnung hättest. Falls Gleichgültigkeit Beweiskraft hätte, ginge daraus hervor, dass du nicht der Echte bist, sondern dass du jetzt seine Rolle spielst, nachdem du ihn damals bei den Soldaten ausgeforscht hast. Das ist eine Unterstellung. Ich protestiere. Ich werde mich an den König in Paris wenden, damit der entscheide. Du hältst es also für gescheit, dich an den König zu wenden? Warum nicht gleich an den Papst? Oder gar an den lieben Gott? Ja, glaubst du denn, der König kümmert sich um jeden hergelaufenen Landstreicher? Ich unterbreche die Verhandlung für eine Stunde, um dir Zeit zu geben, dein Verhalten vor Gericht zu bedauern und in dich zu gehen. Basta, punctum. Joseph, komm. Was für eine Unverschämtheit. Zum König. Wie zum König, der Krüppel. Er ist dazu fähig. Ein rücksichtsloser Patron, euer Ehren. Ich sehe es ihm an. Der gibt nicht nach. Und hat die anderen aus der Familie hinter sich. Sehr wahrscheinlich hat er sich längst mit dem Onkel über einen Pachtzinsnachlass geeinigt. Hast du bemerkt, wie die Blicke zwischen den beiden hin und her fliegen? Dass er erst 3 Jahre nach des Vaters Tod davon gehört haben will, klingt unglaubhaft. Der andere hat es doch 3 Jahre früher gewusst. Der Krüppel lügt. Er ist der Falsche. Oder er wusste Bescheid und wollte nicht nach Hause. Abenteuerlustig, arbeitsscheu, charakterlos. Ein Landsknecht eben. Geht lieber plündern und vergewaltigen als jeden Tag aufs Feld. Nur die Kugel hat ihm einen Streich gespielt. Aus und vorbei mit dem freien Leben. Und da ist ihm der tote Vater wieder eingefallen und dass er hier was erben kann. Reich mir die Bibel, Joseph. Nein, Herr, diesmal nicht. Ihr dürft die Entscheidung nicht dem Zufall überlassen. Gott würfelt nicht. In Rechtsstreitigkeiten seid ihr sein zuständiger Stellvertreter. Ihr könnt nicht die Verantwortung auf ihn abwälzen und euch selber drücken. Wie sprichst du eigentlich mit mir, Joseph? Etwas mehr Achtung bitte ich mir aus. Sprecht doch vorher wenigstens noch einmal mit der Frau. Vielleicht entfährt ihr ein unbedachtes Wort, das euch die Wahrheit erkennen lässt. Du denkst, sie hat falsch Zeugnis abgelegt, wider ihren Nächsten? Verstoßen gegen das Gebot, eine falsche Schlange? Falls ihr glaubt, ihr seid ja nicht gewachsen. Bring sie her, sofort. Ich will sie gleich inquirieren. Ja, euer Ehren. Ich bin schon auf dem Weg. Hm. Bertrand Gerr, der Richter will dich sprechen. Euer Ehren, ich... Komm nur. Komm, Bertrand, ich will dir nichts Böses. Nur ein paar Worte reden während der Pause. Komm, setz dich. Möchtest du ein Glas Wein? Von meinen eigenen Reben? Lieber nicht, euer Ehren. Prost auf einen guten Ausgang. Kann ich denn hoffen, euer Ehren? Ich bin wohl ängstlich. Hat das hohe Gericht sein Urteil schon gefunden? Noch nicht ganz, Bertrand, nicht ganz. Die Affäre ist außergewöhnlich und sehr verzwickt. In den Akten findet sich kein Präzedenzfall. Welchen hältst du denn für den echten Martin oder für den falschen? Ich denke, der Vater meiner Kinder sollte schon der echte sein. Mein Ernährer, der für Haus und Hof sorgt und die Arbeit tut, der mich in Ehren hält, wie es sich gehört, vor Gott und vor den Menschen. Ich höre dich, meine Teuerste, aber... Aus deiner Rede geht nichts Eindeutiges hervor. Ist es nun der freche Krüppel oder der Angeklagte? Ich bitte um Gerechtigkeit, Euer Ehren. Lieber Herr Richter, nur um Gerechtigkeit. Und gerecht wäre es wohl, wenn alles so bliebe, wie es gekommen ist und bisher gewesen ist. Eine zufriedene Familie, fröhlich und in der Gnade des Herrn. Liebes Kind, ich muss dir etwas mitteilen, was ich ungern tue, weil es mir selber Unbehagen macht und nicht erst seit heute. Aber Gerechtigkeit ist keineswegs eine Angelegenheit des Gerichts. Die Gerechtigkeit liegt ausschließlich bei Gott. Das Gericht spricht nur Recht und beides stimmt manchmal nicht überein. Gott sieht ins Herz, aber der Richter darf nur die Fakten sehen und bewerten. Verstehst du das, Bertrand? Dann kann Recht auch Unrecht sein? Nun, nicht gleich weinen. Ich werde auch mit ihm reden, mit deinem Martin. Geh und warte im Saal. Joseph, hol mir den Gesunden her. Jawohl, Euer Ehren. Komm, Bertrand. Hier bin ich, Euer Ehren. Komm näher. Nun, hast du es dir überlegt? Willst du nicht ein Geständnis ablegen? Was für ein Geständnis? Ich bin Martin Guerre. Nein, der bist du nicht. Dafür hat deine Frau viel zu sehr Angst um dich. Sie müsste sich nicht fürchten, wenn du wirklich ihr Mann wärst. Sieh mal, Arnaud, oder wie du heißt, Glück kann man nicht einfach stehlen mit einem kleinen Trick. Irgendwann muss dafür bezahlt werden. Und jetzt ist der Zahltag gekommen. Du schweigst. Das ist auch eine Antwort. Es tut mir leid um dich, Arno, weil es dir beinahe gelungen wäre, ein anderer zu sein. Ja, wahrscheinlich nicht bloß ein anderer, sondern sogar ein besserer Mensch als der ursprüngliche, der du gewesen bist. Aber du wirst ja sicherlich während deiner Soldatenzeit gemerkt haben, dass die Welt nicht auf Glück und Zufriedenheit errichtet ist. Vielmehr auf Kummer und Leid. Ohne Kummer und Leid würden wir gar kein Verlangen haben nach Glück und Zufriedenheit. Wir wären wie die nackten Wilden, die gar nicht wissen, dass sie nackt sind, weil sie keine Kleider kennen. Dann ist das Streben nach Glück und Zufriedenheit auch nicht strafbar. Solange man die Regeln einhält. Die stehen doch immer dem Glücke im Wege, Euer Ehren. Es gibt kein Glück nach der Regel. Meine Sache ist es jedenfalls, die Regeln zu wahren. Hier, siehst du, in diesem Buch sind alle aufgezeichnet. Und jede trägt einen Paragraphen. Man kann sie nicht einfach missachten und eigene Regeln aufstellen. Bring ihn in den Saal zurück, Joseph. Stets zu Diensten, Euer Ehren. Komm jetzt. Da stehe ich nun. Richter in Toulouse seit mehr als 20 Jahren und möchte aus der Richterhaut herausschlüpfen. Gott im Himmel, wie kommt es bloß, dass wir so oft das Gegenteil deines offenkundigen Willens tun müssen? Du hast diese Frau mit jenem Fremden zusammengefügt und ihren Bund gesegnet. Und ich soll nun alles zerstören. Warum? Bin ich denn dem Bösen verfallen, ohne es zu wissen? Was ist denn, Joseph? Die Frau will noch einmal zu euch, Euer Ehren. Ja, das will ich, Euer Ehren. Ich habe eure Worte von vorhin bei mir bedacht, Herr, und erwidere mit aller Demut, keines davon ist recht und richtig. Nanu, hör sich das einer an. Hier wird an meinem Wort gezweifelt. Recht und richtig ist. Das Gesetz selber, Herr, ist blind, wie nur was. Seine Augen sind die Richter, denke ich. Und wenn ein Richter schielt oder kurzsichtig ist, dann schielt auch das Gesetz oder ist kurzsichtig. Du willst mir eine Lektion in Rechtsprechung erteilen, Weib? Ich bin nur eine einfache Frau, Herr. Aber ihr, der Richter, könnt meine verquere Angelegenheit so oder so anschauen. Ich bitte euch um ein Urteil, das mir ein klein wenig Hoffnung übrig lässt. Ein Urteil, das ein Schlupfloch in die Zukunft lässt. Mein Leben wäre gleich zu Ende, wenn ich es mit einem Fremden weiterleben müsste. Ja, verdammt nochmal, er ist ein angetrauter Ehemann. Mir fremder als vorher. Mein Mann, mein wirklicher Mann, ist der Angeklagte. Und der Kläger ist ein hergelaufener Liederjan, ein Schmarotzer, der sich ins gemachte Bett legen will, zu mir. Wenn ihr jetzt urteilt, Richter, bedenkt, dass ihr mich mitverurteilt, zu einer langen Seelenpein und Daseinsöde. Urteilt wohl. Erstaunlich, wie dieses Mensch auf einmal beredt geworden ist. Die Liebe in Gefahr macht kühn und beflügelt die Gedanken, Herr. So wird auf einmal aus einem Huhn ein Adler. Man kann aber nicht immer Adler sein, wenn man von Natur aus Hühnerflügel hat. Was soll ich nun zum Abschluss in die Akte eintragen? Schreib. Ein Bauer verlässt Frau und Familie, zieht in die Fremde und wird Soldat. Nach 8 Jahren kehrt er zurück und nimmt seine alte Stelle als Gatte und Vater wieder ein. Aber Gerüchte und Zweifel kommen auf. Der Zurückgekommene sei nicht derselbe, der vor Jahren auszog. Ein Betrüger habe sich in die Ehe und den Besitz des Fortgegangenen eingeschlichen. Es kommt zum Prozess. Es gelingt dem Wiedergekehrten, die Zweifel zu zerstreuen und das Gericht zu überzeugen. Unmittelbar nach dem Urteilsspruch aber kommt der wahre Ehemann zurück und entlarvt den Betrüger. Dieser wird zum Tode verurteilt und aufgehängt. Die Akte wird geschlossen und dem Archiv der Stadt Toulouse überwiesen. Zur Aufbewahrung und zu späterem juristischen Gebrauch. Der im Falle Martin Guerr gegen Martin Guerr tätige Richter legt nach dem Spruch sein Amt nieder und zieht sich auf sein Weingut zurück, um nie wieder ein Gerichtsgebäude zu betreten. Das war das Hörspiel »Der zwiefache Mann« von Günter Kunert. Die Personen waren der Richter Holger Hagen, der Angeklagte Martin Guerr, Heinz-Werner Kreekamp, die Frau des Angeklagten Bertrand Guerr, Angelika Thomas, der Kläger Pierre Guerr, Heinz Schubert, der Kläger Martin Guerr, Dieter Krebs, der Schuster Antoine Leblanc, Werner Eichhorn, Marcel Artier, ein Einwohner aus Artigas, Edgar Hoppe, 4 Schwestern von Martin Guerr, Christine Dupuis, Pamela Frese, Johanna Xell, Claudia Stump. Toningenieur Peter Kretschmann, Schnitt Brigitta Eggert, Regieassistenz Corinne Frottier. Regie Waltraud Heise. Und ich, Fritz Lichtenhahn, war der Gerichtsschreiber Joseph.